it as I will again, hoping that you felt the same. Another day, another dawn, I awake to find you gone. A scribbled note, the only sign that I laid my heart on the line. HR3 Club Night mit Sven Veit. Wie schon angekündigt, habe ich jetzt Moneypenny hier neben mir stehen. Sie wird jetzt die nächsten 45 Minuten Dampf machen. Hi Moneypenny, so introduce yourself. Hello. First, then we get hard. Yeah. great. HR3 Club Night mit DJ Moneypenny. Thank you. Frankfurt, female power in Frankfurt. Yeah, we go hard. We'll be right back. R3. Moneypenny. HR3 Club Night. Es geht weiter mit Sven Feld. We'll be right back. galaxy, I take you through hyperspace to re-energize your soul. Re-energize your soul. HR3 Club Night.

Club Night, HR3. Escalation EP. HR3 Club Night mit Sven Veit on den Turntables. We'll be right back. Germans, TNI, Paris.

und das waren satte 50 Minuten Frankfurt Production, Frankfurt Tracks, No More Ugly Germans und. Es geht weiter mit aktuellen Prättern. Und nicht vergessen heute Abend, Groove Mega Party, Ummeln. Tremenda. We'll be right back. Christmas. And a Happy New Year. We'll be right back. last I got to the lighthouse. Good evening, Mr. Hockerström. House. Watch me flip and rip on the freedom tip. Yeah. Watch me flip and rip on the freedom tip. Thank you.